Checkpoint Charlie von Kurt Bartsch. Potsdamer Platz, Nacht, die Mauer im hellen Licht. Im Schatten der Mauer, Eddie und Charlie, zwei Stadtstreicher. Zwischen Bergen von Unrat sitzend, sind sie vom Unrat nicht mehr zu unterscheiden. Einen Rest Bolschewismus hat jeder in sich, der aus dem Osten rüberkommt. Du siehst an mir, Eddie. Ich sitze Nacht für Nacht an der Mauer und träume mich auf die andere Seite. Das ist das Delirium. Da, trink. Es wird eine kalte Nacht. Eddie fühlt es. Eddie sagt Schnee voraus. Gott ist gnädig. Gott deckt uns zu. Er erträgt deinen Anblick nicht. Er deckt deine und meine Leiche mit Schnee zu. Das macht er gut. Ich will nicht ins Leichenschauhaus. Im Leichenschauhaus werde ich mich genieren. Da ziehen sie dich aus, Charlie. Da sehen sie, wie dreckig du bist. Stille Nacht, heilige Nacht. Weißt du, worauf wir warten? Nein. Willst du es wissen, Eddie? Nein. Wir warten auf Godot. Nie gehört. Das ist ein Theaterstück. Es handelt von zwei Idioten, die in der Sonne sitzen und warten. Willst du wissen, wie die Geschichte ausgeht? Nein. Godot kommt. Godot ist der Tod. Ich war als Kind im Theater. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Schneewittchen. Marilyn Monroe, sie war verliebt in mich. Sie freute sich jedes Mal, wenn ich ins Kino kam. Hello, Darling. Sie lag im Bett, ich saß in der vierten Reihe. Ich habe einmal ihr Bein berührt. Ihre Haut war das Beste. Weiß wie Schnee, kalt wie Schnee. Ich war jeden Tag im Kino. Als ich einmal nicht kam, verliebte sie sich in Kennedy. Das war ihr Tod. Man riecht sie bis hier herüber. Wen? Die Landschaft. Wälder. Die märkischen Seen. Es stinkt. Die Müllsäcke stinken. Wenn Deutschland wieder ein Land ist, stört dieser Dreck. Was soll der Russe sagen? Er hat die Grenze schön in Schuss gehalten. Macht auf, Genossen! Hier ist einer, der will zurück. Er wird auf allen Vieren kriechen. Er wäre grenzenlos glücklich hinter der Mauer. Das Arbeiterparadies zeigt dir die kalte Schulter. S.E.D., die Katze liegt im Schnee. Du bist tief gesunken, Eddie. Willkommen in der Gosse, Genosse. Wenn es zu Ende geht, muss man im Rinnstein liegen. Dann fällt man nicht mehr so tief. Was macht Trude? Sie schläft. Lass sie schlafen. Sie schläft ziemlich häufig in letzter Zeit. Sie wird unpässlich sein. Ist sie fragen? Du sollst sie schlafen lassen. Wie du willst. Hier, ein altes Radio. Hier ist der Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Sie hören die Freiheitsglocke. Bim, bam. Ich bin der Arbeitslose mit der kaputten Hose. Im Kaufhaus des Westens habe ich Hausverbot. Ich bin ein Opfer des Kapitalismus. Zufrieden? Nein. Penner mit Abitur gehen mir auf den Nerven. Ich wäre gern Kapitalist. Ich nicht. Wenn man auf ihren Partys war, weiß man, dass sie am Ende sind. Sie saufen, weil sie nicht lachen können. Wenn sie lachen, sind ihre Augen leer. Ich war nicht auf ihren Partys. Das ist gut. Ich war ein gefragter Mann. Schauspieler. Ich habe den König Lear in Anklam gespielt. Lasst uns der trüben Zeit gehorchend klagen. Nicht, was sich ziemt, nur, was wir fühlen, sagen. Fünfter Akt, dritte Szene. Weißt du, was schlimm war für mich? Der Text. Im Westen wusste kein Mensch, wo Anklam liegt. Lies mir was aus der Zeitung vor. Was denn? Irgendwas. Wenn einer Schauspieler ist, muss er das können. Frau vom eigenen Gewicht erdrückt. Von ihrem eigenen Gewicht buchstäblich zu Tode gedrückt, wurde die 43-jährige Gladys Hartmann aus Pacific Grove, Kalifornien. Der Arzt John Lord teilte jetzt mit, die 263 Kilogramm schwere Frau habe vor kurzem eine Erkältung bekommen und sich unvorsichtigerweise zu Bett gelegt. Das war ihr Verhängnis, sagte der Arzt. Das Fett um ihren Oberkörper herum hat ihr die Luft abgepresst und sie erdrückt. Frau Hartmann hatte jahrelang nur im Sitzen geschlafen. Es geht nichts über die Pressefreiheit. Träumen Sie auch manchmal von der Revolution? Nein. Warum nicht? Sie als Arbeitsloser scheinen mir geradezu prädestiniert, von der Revolution zu träumen. Ich bin Sachbearbeiter. Ich träume von Arbeit. Verstehe, das sagt mein Mann auch immer. Die Arbeiter, sagt er, spielen nicht mit. Ich bin kein Arbeiter, ich bin Sachbearbeiter. Außerdem bin ich gegen die Revolution, weil ich gegen Gewalt bin. Keine Arbeit zu haben, ist auch Gewalt. Was verstehen Sie denn davon? So viel wie Sie. Ich bin auch arbeitslos. Kunststück bei der Frisur. Sie sollten sich kämmen, dann kriegen Sie vielleicht Arbeit. Das klappt nicht, das sehe ich an Ihnen. Kalt in Deutschland. Eiszeit am Potsdamer Platz. Du darfst dir was wünschen, Eddie. Wer stirbt, darf sich was wünschen. Gut. Ich wünsche mir einen Löffel. Dazu ein Haus im Grunewald, möglichst an einem See gelegen. Das Haus kannst du haben. Wer ein Haus hat, braucht eine Frau. Die Frau kannst du haben. Ich war Dreher, ich will wieder Dreher werden. Das geht nicht. Arbeit kann ich dir nicht verschaffen. Das kann nur Gott. Dann kriege ich keine Arbeit. Er hat mich schließlich nach seinem Bild geschaffen. Wenn er sieht, was ich daraus gemacht habe, schmeißt er mich über die Mauer. Die Flasche ist leer. Das wird ein trauriger Tod. Bevor du krepierst, siehst du noch einen Film. Dein Leben rollt vor dir ab. Bloß nicht. Es ist wie im Kino, Eddie. Du sitzt in der vierten Reihe. Das Licht wird kleiner. Jetzt geht es aus. Jetzt musst du die Augen schließen. Schließ die Augen. Was siehst du? Es flimmert, Charlie. Das ist üblich bei alten Filmen. Was siehst du jetzt? Nichts. Das kannst du auch nicht. Noch läuft der Vorspann. Musik, Lippen schweigen, das Flüstern Geigen. Hörst du die Geigen, Eddie? Ja. Der Film fängt an. Ein Bahnhof. Mama und Papa küssen sich. Mama weint. Papa hat Uniform an, er steigt in den Zug. Winke, winke. Ich sitze mit Mama im Luftschutzkeller. Es riecht nach verbranntem Holz. Ich sitze in einer Ruine, neben mir Irmchen Grabo. Sie hat weiße Kniestrümpfe an. Ich fasse ihr zwischen die Beine, bis es nass wird in meiner Hose. Sie lächelt. Spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Ich werde Dreher. Ich heirate Irmchen Grabo. Weiter. Ich bin mit Irma allein in der Wohnung. Wir sehen fern, obwohl nur das Testbild läuft. Sie sagt, du knabberst schon wieder an deinen Nägeln. Du weißt, ich mag das Geräusch nicht. Es hört sich an, als wären Ratten. Ich sage, halt's Maul. Sie sagt, du frisst dich selber, obwohl du mich fressen willst. Ich sage, stimmt. Wenn ich mit meinen Nägeln fertig bin, fress ich deine. Erst war ich die Arbeit, dann war ich Irmchen los. Filmriss. Die Zuschauer werden gebeten, auf ihren Plätzen zu bleiben. Das Beste kommt nämlich noch. Der Tod des Helden. Zeit 23 Uhr. Ort Arsch der Welt. Jetzt du, Großfresse. Ich war auf der Schauspielschule. Ich wurde Schauspieler in Senftenberg. Später in Anklam. Einmal wurde ein Stück verboten, weil sein Held, ein vierfacher Aktivist, am Ende Selbstmord begeht. Ich war dagegen, dass man ein Stück verbietet, in dem ich die Hauptrolle spielte. Ich rief zum Streik auf. Drei Männer und eine Frau befolgten den Streikaufruf, darunter ein alter Opernsänger. Er war auch ein alter Nazi. Als er mir anvertraute, dass es auch sein Herzenswunsch sei, die Regierung zu stürzen, sagte ich, was heißt auch, und schlug ihm die Fresse blutig. In Bautzen saßen wir in einer Zelle. Er sang mir Arien vor, wenn ich nachts in mein Kissen flente. Ich flente 2 Jahre lang in mein Kissen. Dann haben sie mich verkauft, für Westgeld, ab über die Mauer. So kam ich in das gelobte Land. Es ist gleich überstanden. Die Kälte ist ein Messer. Es schneidet uns kurz und klein. Haltung, Eddie. Wozu? Wenn man das Ohr an die Mauer legt, hört man die S-Bahn fahren. Sie fährt unter der Totenstadt durch Ost-Berlin. Tote Stadt, wo man nichts zu fressen hat. Ich dachte, das heitert dich auf. Ich habe den Sozialismus madig gemacht, damit du dich amüsierst. Du liebst doch das Primitive. Du bist als Arschloch zur Welt gekommen. Als Arschloch wirst du sie wieder verlassen. Schlaf bloß nicht ein, Mensch. Hier, wisch dir die Nase. Ich weiß, warum du den Kapitalismus liebst. Du liebst den Kapitalismus, weil es im Kapitalismus 600 Sorten Käse gibt. Dabei kannst du dir nicht mal einen gewöhnlichen Harzer kaufen. In Anklam, wo ich Schauspieler war, gab es nur 2 Sorten Käse. Das war ein Segen, Eddie. In einem Land, in dem es nur 2 Sorten Käse und 2 Sorten Autos gibt, hört der Unterschied zwischen den Menschen auf. Das habe ich lange geglaubt. Hör auf. Wir gehen was fressen, Eddie. Was denn? Irgendwas. Rehrücken in saurer Sahne. Wo denn? Im Grunewald. Du spinnst, Shirley, du bist besoffen. Steh auf. Lass mich. Willst du allein verrecken? Ja. Villa im Grunewald. Eine Küche, in deren Fenstern der Morgen graut. Eddie und Charlie sitzen am Tisch vor dem geöffneten Kühlschrank. Charlie nimmt sich einiges heraus. Eddie sieht es mit Unbehagen. Er heißt Brack. Wer? Der Mann, in dessen Küche wir sitzen. Cäsar Maria Brack. Seine Frau heißt Hilde. Ja. Sie hat ihm aus Spanien geschrieben. Hast du keinen Hunger? Nein. Na, Schiss, Eddie. Ich möchte wissen, vor wem du Schiss hast. Vor Cäsar Maria Brack. Kennst du den Mann? Nein. Na also. Wer so eine Küche hat, Er hat Geld. Wer Geld hat, ist ein Verbrecher. Siehst du keine Zeitung? Nein. Muss auch nicht. Das steht schon bei Marx. Karl Marx. Ein Gespenst geht in Europa. Eines Tages wird dieses Gespenst, das Kommunismus heißt, sich die Kontoauszüge der Herrschaften zeigen lassen und fragen, woher habt ihr eure Millionen? Und wenn dann einer das Märchen vom Sparstrumpf erzählt, kriegt er eins in die Fresse. Dann bist du auffällig, Eddie, weil du zu feige warst, die Brosamen vom Tische des Herrn zu klauben. Du quatschst und quatschst, Charlie. Was sagst du denn, wenn er kommt? Ja. Cesar Maria Brack. Ich sage, guten Morgen. Das gehört sich so, wenn man einem fremden Menschen in seinem Haus begegnet. So, dann biete ich dem Herrn des Hauses eine Zigarre an. So. Bedienen Sie sich, Sir. Ich mache mir nichts aus Zigarren. Sorry, Sir. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich rauche. Ich bin ein Genussmensch. Ich werde mit Trude schlafen. Das wird der Höhepunkt der Nacht. Ich schlafe mit Trude. Mit Waschlappen schläft sie nicht. Mit Wichsern erst recht nicht. Er ist ein Wichser. Du, deine Hand ist deine Frau. Dann pass schön auf, dass dir die Frau nicht die Fresse poliert. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast Besuch, Cäsar. Zwei Herren von der Müllabfuhr sitzen in deiner Küche. Wie sind sie denn in mein Haus gekommen? Sage sie ihm, Eddie. Es war wie folgt, Herr Brack. Ach, Sie kennen mich? Wer kennt Sie nicht, Herr Brack? Ich soll Sie von Hilde grüßen. Wie geht es denn meiner Frau? Gut. Das freut mich. Das ist Frau Bloch, meine Sekretärin. Link. Charlie Link. Eddie. Kann ich was für Sie tun, meine Herren? Ich würde gerne etwas Rotwein trinken. Bitte? Wenn du mich brauchst, Cäsar, ich bin in der Badewanne. Ich wette, Sie wissen nicht, wer wir sind. Ich gebe zu, ich weiß es nicht. Ich kenne viele Menschen. Die einen gut, die anderen flüchtig. Wir gehören mehr zu der flüchtigen Sorte. Stimmt, Charlie? Stimmt. Sehen Sie mich an, Brack. Kennen Sie diese Augen? Nein. Umso besser. Die Operation hat viel Geld gekostet. Ein neues Gesicht kriegt man nicht für ein Trinkgeld. Kennen Sie diesen Gang? Nein. Der Gang ist auch neu. Ein neuer Gang, ein neues Gesicht. Ich wollte Sie nicht gefährden. Wenn man mich erwischt, erwischt man auch Sie. Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Link, Charlie Link. Wir wollen die alten Geschichten vergessen. Prost. Ich habe Sie nicht in Deutschland vermutet. Man sucht Sie, Mottek. Auf Ihren Kopf ist eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt. Das ist nicht viel. Wenn man bedenkt, was Sie die Stadt gekostet haben, ist das nicht viel zugegeben. Aber die Armut wächst. Es gibt Leute, die würden Sie für ein Zehntel als Messer liefern. Doch, etwas Wein, bitte. Wo steht denn der Eimer? Was für ein Eimer? Wenn ich kotzen muss. Ich bin es nicht gewohnt, so gut zu essen. Ist das Ihr Freundling? Ja, er ist gut in Geschäften. Was wollen Sie von mir? Ich will Geschäfte mit Ihnen machen. Nur über meine Leiche. Bitte, wenn es nicht anders geht. Ich habe schon einmal den Kopf für Sie hingehalten. Sie ließen ein Kaufhaus bauen. Der alte Schnee. Sie ließen es in der Wüste bauen. Ein Kaufhaus in der Wüste, Link. Das hätte mich um ein Haar meinen guten Ruf gekostet. Das tut mir leid. Sie haben 60 Millionen Mark sprichwörtlich in den Sand gesetzt. In Saudi-Arabien baut man normal auf Sand. Man sollte besser auf grünen Hügeln bauen. In der Toskana. In der Bergischen Schweiz. Die liegt im Osten, in der sogenannten DDR. Sie liegt vor der Tür, Brack. Aber die Tür ist zu. Man kann sie öffnen. Mit Dynamit. Mit der Wiesen. Also wenn Sie es komisch finden, Link, ich finde das gar nicht komisch. Darf ich fortfahren? Bitte. Die Märkische Schweiz liegt im Osten, der Osten braucht Geld. Wir kaufen die Märkische Schweiz. Ja, wenn das ginge. Es geht leider nicht. Kapitalismus und Sozialismus kann man nicht mischen. Sie sind wie Wasser und Öl. Wasser und Öl kann man mischen. Denken Sie an die Zubereitung deutscher Salate. Deutsche Geschäfte gehen nicht anders. Brack, ich habe Angebote. Von wem? Von höchster Stelle. Ich habe in Ost-Berlin mit führenden Köpfen aus Wirtschaft und Politik verhandelt. Die Märkische Schweiz wird ein Paradies, ein Las Vegas vor der Haustür gewissermaßen. Wir setzen Hotels und Hochhäuser auf die Hügel. Es kann das Geschäft Ihres Lebens werden. Das haben Sie damals auch gesagt. In Saudi-Arabien sagten Sie, liegt das Geld auf der Straße. Richtig. Ich nahm an, dass es dort Straßen gibt. Ich hielt die Araber für zivilisierte Menschen. Das war ein Irrtum. Er wird sich nicht wiederholen. Die Märkische Schweiz liegt in Deutschland. Man kann sie in einer Stunde erreichen. Das Loch in der Mauer wird der Eingang zum Paradies. Wir stecken Geld in das Loch, sagen wir 2 Milliarden. Das Loch spuckt das Doppelte zurück. Sie sind ein Gauner. Trinken Sie, Brack. Wir kaufen das Paradies, möbeln es auf und verkaufen es wieder. Ihre Konkurrenten würden Sie alle Finger lecken. Sie trinken nicht. Das kann nur heißen, Sie brauchen kein Geld. Das heißt es natürlich nicht. Die Wirtschaftslage ist nicht die beste. Wem sagen Sie doch? Ich brauche Bedenkzeit, Link. Das kann ich verstehen. Ein Geschäft dieser Größe erfordert nicht nur Fingerspitzengefühl, es erfordert auch Mut. Ich habe Sie nicht umsonst ausgewählt. Kommen Sie morgen wieder. Ich gebe eine Party. Sie werden die wichtigsten Männer der Stadt kennenlernen. Hast du gehört, Eddie? Er will uns so auf die Straße schicken. Sie kamen ja so herein. Stimmt. Wir wählten diesen Aufzug, um nicht erkannt zu werden. Womöglich hat er Besuch vom Polizeipräsidenten, sagte ich gestern zu Eddie. Stimmt's, Eddie? So ungefähr. Werden uns notfalls als Bettler ausgegeben. Wir sind keine Bettler. Ich muss auch noch die Melone kosten. Langsam, Eddie. Ja. Gut, schlucken. Du hast Zeit. Sie haben doch sicher Gästezimmer. Ja. Sagen Sie Ihrem Mädchen, dass ich gerne lauwarm bade. Sie kann das Wasser schon immer einlassen. Sie zögern? Ja, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Das kommt vom Fremdgehen. Die Kleine vorhin war nicht übel. Sie meinen Frau Bloch. Ich will nicht wissen, wie Ihre Geliebte heißt. Sie ist nicht meine Geliebte. Sie geht mir manchmal zur Hand. Was sagt Ihre Frau dazu? Ich muss Sie bitten, meine Frau aus dem Spiel zu lassen. Wir führen eine glückliche Ehe. Umso schlimmer für Hilde, wenn sie die Wahrheit erfährt. Wir haben zwei Kinder. Eben. Ich liebe meine Familie. Das müssen Sie mir glauben, Link. Ich glaube Ihnen. Ihre Frau erfährt nichts von mir. Wir haben alle unsere kleinen Schwächen. Sie können gehen. So, und nun nichts wie weg. Die Polizei ist sicher schon alarmiert. Worauf wartest du? Auf das lauwarme Bad. Danach ziehe ich frische Wäsche an und lege mich schlafen. Du bist blemblem. Möglich. Die haben sie ins Gehirn geschissen. Du kannst ja gehen. Ich bin 2 Stunden durch den Schnee gegangen. Ich habe die Schnauze voll. Und wenn er die Polizei holt? Er wird sich hüten. Der macht doch Geschäfte, Eddie. So einer holt keine Polizei. Verstehe. Nichts verstehst du. Du nicht, Eddie. Dir fehlt der Klasseninstinkt. Politik und weißer Käse. Ich bin offen gesagt für den Käse. Setz dich und iss. Wintergarten, in dem eine Party stattfindet. Eddie und Charlie stehen am Rand, beobachten das Geschehen. Die Partygäste sehen aus wie Partygäste. Die Kellner sehen aus wie Kellner. Eddie trägt eine Pappnase. Du amüsierst dich. Sieht man das nicht? Ich habe mit einer Dame getanzt. Es muss auch was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. Du hast dir zwischen die Schenkel gefasst. Denn meine Seele, die ist dein, solange ich lebe auf Erden. War die Frau des Ministers. Sie hat gestöhnt, also hat es ihr Spaß gemacht. Das wird den Minister freuen. Er wird dir jeden Tag Blumen schicken. Das muss er nicht. Ich hab's gern getan. Ich kann nichts Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken. In Teufelsküche. Ich denke, da willst du hin. Du bist doch nicht zum Vergnügen hier. Du willst Geschäfte machen. Auge um Auge. Hör auf zu saufen. Wenn ich nicht saufe, kann ich nicht reden. Das geht hier nicht. Hier quatschen alle wie aufgezogen. Waren Sie schon in China? Ich war überall ein tüchtiges Volk, die Chinesen, aber auch hinterhältig. Lächeln, immer nur lächeln. Ich habe die Piepshows verbieten lassen. Das trifft, ich gebe es zu, die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft. Waren Sie schon in Lima? Ich war überall. Das Klima in Lima ist prima. Ferner setze ich meine Hoffnung auf Heumanns Schlankheitskörnchen. Und jetzt singt Elvira. Ich will einen Star aus ihr machen. Eddie, der Mann von Welt. Charlie, der Spießer. Morgen sitzen wir sowieso im Knast. Wenn du so weitermachst, sitzt du schon heute. Tritt ein, bring Glück herein. Im Knast habe ich meine Ruhe. Da sind Sie ja, Link. Es klappt alles wie am Schnürchen. Ich habe mit Ost-Berlin telefoniert. Glück und Glas, wie leicht brech das. Der Genosse, mit dem ich sprach, war etwas zugeknöpft. Er tat so, als wüsste er nichts von der Sache. Als ich vom Geld sprach, hellte sich seine Stimme auf. Es geht immerhin um Milliarden. Kellner, Champagner! Der Bausenat ist auch entstanden. Wir setzen Hotels und Hochhäuser auf die Hügel. Die märkische Schweiz wird ein Paradies. Das sind Ihre Worte, Link. Sie freuen sich ja gar nicht. Sie fahren morgen nach Ost-Berlin im weißen Mercedes über die grüne Grenze. Ihr Freund ist besorgt. Er hat seinen schwachen Tag. Morgen muss er nüchtern sein. Das kriegen wir hin. Hier ist Geld, das sind Ihre Pässe. Sie will die ganze unbehelligt passieren. Der Genosse Kosanke erwartet Sie drüben. Er ist ein Moostier mit allen Wassern gewaschen. Spanienkämpfer, Zuchthäusler und so weiter. Ich hoffe, er beißt Sie nicht. Der Fisch ist an der Angel. Wir müssen ihn nur an Land ziehen. Unauffällig, versteht sich. Man wünscht in Ost-Berlin Diskretion. Sobald die Sache ans Licht kommt, ist es Essig mit dem Geschäft. Dann bleibt das Paradies, was es ist. Ein volkseigener Garten eben. Haben Sie nachgesehen? Nein. Es sind 10.000 für jeden 5. Sie wohnen drüben in Metropolen, teurer schon. Preise wie die Japaner, das nennen Sie Weltniveau. Na, Storowie. Ich muss mich um den Meister kümmern. Was ist das? Geld. Dein Anteil, Eddie. Du kannst dir den Arsch damit wischen. Wir wohnen in Metropol. Das ist ein Luxushotel, Swimmingpool, französische Küche. Du wirst dich wundern, so gut ging es dir noch nie im Leben. Wo sind meine Lumpen? Was für Lumpen? Ich will zurück auf die Straße. Die feine Gesellschaft ist nichts für mich. Wie du willst. Du bist einverstanden? Ja. Wir fahren nach Ost-Berlin. Warum nicht gleich nach Sibirien? Wenn du die märkischen Wälder siehst, wirst du mich schon verstehen. Allein der Geruch nach Wasser und Wald. Frauen können nicht besser riechen. Mir bricht das Herz. Es ist die Heimat, Eddie. Deine vielleicht, meine nicht. Hast du vergessen, dass der Mensch aus der Natur kommt? Ich komme aus Kreuzberg. Wenn alles schief geht, kehrst du dahin zurück. Grenzübergang. Nacht. Feuerwerk über den beiden Städten, die den gleichen Namen haben. Eddie und Charlie im weißen Mercedes. In einer Minute sind wir im anderen Deutschland. Der Krieg fängt an. Das neue Jahr fängt an. Das weiß man in Deutschland nie. Schorfheide, kaltes Buffet unterm kalten Januarhimmel, preußische Kiefern, hinter jeder ein preußischer Wächter. Eddie und Charlie frierend. Er wollte in 10 Minuten zurück sein. Er wird schon kommen. Das sagst du seit 20 Minuten. Natur. Man kann nicht immer nur gegen Bäume pissen, man ist schließlich ein zivilisierter Mensch. Hör auf zu winseln, Eddie. Ich friere. Muss sich bewegen, der Wald ist groß. Zu groß, um abzuhauen. Die schießen auf alles, was sich bewegt. Ja. Kosankes Leibwächter, hinter jedem Strauch sitzt einer, den Finger am Abzug. Siehst Gespenster. Wenn die Gespenster keine Gewehre hätten, wäre ich längst über alle Berge. Du bist nur sauer, weil ich im Osten bleibe, das geht nicht in deinen Kopf. Der Kopf, wenn dir das ginge, müsste in einem bedenklichen Zustand sein. Schließlich nicht normal, wenn einer die DDR wie eine Geliebte anhimmelt. Das wird die Genossen misstrauisch machen. Klapsmühle, werden sie sagen. Kosanke. Es tut mir leid, dass ich Sie warten ließ. Ich habe mit Berlin telefoniert, um den Genossen Ihren Fall zu schildern. Ein schwieriger Fall, den ich unmöglich allein entscheiden kann. Greifen Sie zu. Der Kaviar ist ausgezeichnet. Danke. Sie hätten essen sollen, während ich fort war. Jetzt müssen Sie den Kaviar mit mir teilen. Kennen Sie den, wo ein Sowjetbürger und ein Bulgare einen Klumpen Gold finden? Der Russe sagt, wir teilen brüderlich. Nichts da, sagt der Bulgare. Halbe, halbe. Sie haben sicher Ihre eigenen Witze. Auch das ist ein Beweis. Nicht nur das Land, sogar das Lachen ist geteilt in Deutschland. Prost! Es fragt sich, wer zuletzt lacht, wenn nicht wir. Die Kapitalisten helfen uns dabei, den Kapitalismus abzuschaffen. Sie leben, wie man weiß, von den Geschäften, die sie mit uns und anderen machen. So halten sie sich über Wasser, während wir schon mit einem Fuß am Ufer stehen. Gewehr im Anschlag. Sicher ist sicher. Sie sind mein Gast. Sie dürfen folglich den ersten Schuss abgeben. Fahrkarte. Mir schien, dass Ihre Hand gezittert hat. Das ist verständlich. Wenn ich Sie wäre, ich würde auch zittern. Sie trafen nicht und haben dennoch einen Bock geschossen. Sie bitten um politisches Asyl, da Sie ein eingefleischter Gegner sind des Kapitalismus, wie Sie sagen. Das sind wir auch, Gegner des Kapitalismus. Vom ideologischen Standpunkt ist Ihr Ansinnen also durchaus zu loben. Nicht so vom ökonomischen Standpunkt. Wir sehen ungern, wenn uns ein Geschäft von dieser Größe durch die Lappen geht, weil einer nicht mehr mitspielt in dem Spiel. Geld gegen Ware, Ware gegen Geld. Das ist der Kreislauf, so dreht sich die Welt. Mich juckt es auch manchmal, über das Ziel hinauszuschießen, fort mit allem Alten und her das Neue, höre ich mich sagen und dann erschrecke ich. Wer will das schon, dass alles neu ist? Wenige wollen das, zu wenige, wie ich in Spanien sah, wo sich die einen Deutschen und die anderen im Sommer 37 gegenüberstanden, Auge in Auge, wie es so schön heißt. Nur hatten die entschieden mehr Augen und mehr und bessere Gewehre. Die Faschisten. In Deutschland später, als die unseren im Zuchthaus saßen oder im KZ, da hat die Mehrheit sich herausgehalten, sie stand als Wache vor dem Stacheldraht und freute sich, wenn wir verbluteten. Dann war das Schießen aus, die wenigen, die wir noch waren, waren viel zu wenige, um alles neu zu machen, also ließen wir dies und das beim Alten notgedrungen. Der Mensch, das lernte ich, klebt am Besitz, ihm läuft er nach und wenn es in den Tod ist und wenn er töten muss, nur der Besitz zählt. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, ein Land, in dem die Oberen nichts besitzen, dem kehren die Unteren den Rücken zu aus Furcht, dass sie erst recht den Kürzeren ziehen. So kam es, dass ich in ein Schloss umzog und teure Autos fuhr und Kaviar aß statt Eisbein wie bisher. Ich musste zeigen, dass es der Mensch sogar im Sozialismus zu etwas bringen kann. Die Diktatur des Proletariats geht durch den Magen, bevor sie in den Kopf geht. C'est la vie, zumal wir hier in Preußen sind. Jetzt Sie. Zurück zu Ihrem Falle. Er ist entschieden, von den Genossen und von mir einstimmig, was so viel heißt wie unabänderlich. Wir schicken Sie zurück, es geht nicht anders. Es würde erstens zu viel Staub aufwirbeln und zweitens schadet es dem Geschäft, wenn wir nach Ihren Wünschen handelten. Uns liegt mit einem Wort nichts an dem Mann, wenn man dafür was Besseres haben kann. Die Ökonomie hat Vorfahrt, folglich muss sich die Ideologie gedulden, bis sie zum Zuge kommt. Der Sozialismus läuft Ihnen ja nicht weg, im Gegenteil, er kommt, Sie werden sehen, auf Sie zu, er ist die Zukunft und nicht nur in Preußen, auch über Bayern wird mit Bayerns Hilfe die rote Fahne wehen, damit das klappt, benötigen wir dringend Geld, viel Geld, da trifft es sich, dass Ihre Kapitalisten scharf sind auf eine Ware, die wir Ihnen von Herzen offerieren, bitte sehr, bedienen Sie sich, meine Herren, und setzen Sie ruhig Ihre Stadt auf unsere Hügel mit Hochhäusern, Hotels und Autostraßen in bester Ausführung, denn eines Tages gehört das alles uns. Prost und viel Glück, mein Fahrer bringt Sie ins Hotel zurück. Hotel Metropol, Vestibül mit exotischen Pflanzen. Die Wände aus Glas, Eddie und Charlie auf ihren Koffern. Worauf warten wir eigentlich? Ich weiß es nicht. Weiß es auch nicht. Wir könnten ebenso gut unsere Koffer nehmen und dieses Hotel verlassen. Aber wir tun es nicht. Nein. Weil wir nicht wissen, was wird. Wer weiß das schon? Das weiß kein Mensch auf der Welt. Das sollte dich trösten. Es tröstet mich aber nicht. Wir wissen nur, dass wir sterben. Warum leben wir? Wir leben, weil wir leben. Danke. Wir haben Geld, wir könnten den Kurfürstendamm unsicher machen, in eine Tanzbar gehen oder ein Bordell. Der Mensch hat viele Möglichkeiten, sich dem Tod auf vergnügliche Art zu nähern. Zuvor müssen wir nur Berlin, die Hauptstadt der DDR, verlassen. Hier sind die Möglichkeiten geringer. Wie spät? 5:12 Uhr. Warum fragst du unentwegt nach der Uhrzeit? Warum? Weil mir nichts Besseres einfällt. Wir könnten ebenso gut unsere Koffer nehmen und dieses Hotel verlassen. Aber wir tun es nicht. Nein. Dabei sind wir gemachte Leute. Wir haben Geld. Wir könnten noch mehr verdienen. Wir machen aus der Märkischen Schweiz, die ein Arbeiterparadies ist, ein Steuerparadies. Das würde sowohl der höheren Steuerklasse im Westen als auch der höheren Arbeiterklasse im Osten zugutekommen. Das Paradies langweilt mich. Man hat mich daraus vertrieben. Du bist nicht der Erste, Charlie. Das stimmt. Kann nicht stimmen. Es stimmt aber. Na, wenn es stimmt, stimmt was nicht. Stimmt. Bei dir stimmt was nicht. Die Kasse stimmt. Ich bin Aktivist geworden. 750 Mark auf der Hand. Ostgeld. Was sonst? Wäschgeld zahlen die uns nicht. Dein Ostgeld kannst du dir sonst wohin stecken. Dafür zeige ich nicht mal mein Knie. Dann lässt du es bleiben. Ich habe dir mehr gezeigt als mein Knie. Das ist dein Bier. Und das werden wir sehen. Ich will den Geschäftsführer sprechen. Ich auch. Sind Sie der Geschäftsführer? Nein, dieser Herr. Bist du verrückt? Ja, den kenne ich nicht. Er ist neu hier. Schmidt, euer Schwader. Ich bin Bauarbeiter, Aktivist seit gestern. Man hat mich mit diesem Blech geehrt. Außerdem 750 Mark auf der Hand. Ostgeld. Was sonst? Wäschgeld zahlen die uns nicht. Dein Ostgeld kannst du dir an den Hut stecken. Dafür hebe ich nicht mal einen Arsch. Arsch hin, Arsch her. Ich bin nach Berlin gefahren, weil ich dachte, hier ist was los, ne? Ich komme aus Heuerschwerda, wo es für einen Mann meiner Beschaffenheit wenig Abwechslung gibt. Einmal die Woche Tanz. Ansonsten Bier und Bockwurst. Manchmal auch Bockwurst und Bier. Also habe ich mir gesagt, fährst du mal nach Berlin und machst dir zwei schöne Tage. Statt Bier und Bockwurst, Wein, Weib und Gesang. Das entsprechende Geld habe ich bei mir. Ostgeld. Was sonst? Wäschgeld zahlen die uns nicht. Ostgeld nehme ich nicht. Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Da könnte ja jeder kommen. Ich bin nicht jeder. Ich weiß, bist Aktivist. Ich bin Bauarbeiter. Ich war dabei, als dieses Hotel gebaut wurde. Jetzt soll ich hier Wäschgeld zahlen? Da stimmt doch was nicht, wenn das stimmt. Stimmt aber. Stimmt's? Ich weiß es nicht. Ich denke, Sie sind Geschäftsführer. Ich bin es erst kurze Zeit. Ich habe noch nicht den Überblick, was hier läuft. Für Ostgeld läuft nichts. Nicht mal die Klospülung, Aktivist. Das bringe ich in die Zeitung. Mach das. Vorher rufen wir aber 110 an. Die Volkspolizei, dein Freund und Helfer. Die werden dir schon auf die Sprünge helfen. Du schuldest mir 100 Mark West, versteht sich, ja? Für Ostgeld habe ich lange genug geschuftet. Ich war Verkäuferin, Obst und Gemüse. Ich habe mir 8 Stunden am Tag das Gemecker der Kunden anhören müssen, weil es mal dies und mal das nicht gab. Ostgeld. Du kannst hier einen Arsch damit wischen. Das bringe ich in die Zeitung. Du Klon, du. Glaubst wohl, es druckt dir einer. Jetzt sagen Sie mal was. Sie sind doch der Geschäftsführer in dem Laden. Sie müssen doch wissen, was läuft. Bier läuft und Schnaps läuft. So viel ist sicher. Trinken Sie erst mal einen Schluck. Ich lade Sie ein. Das ist ein Wort. Ich dachte schon, die Zeit läuft rückwärts. Der Kapitalismus fängt wieder an. Man hat mir nur nichts gesagt. Ich heiße Schmidt. Ich komme aus Heuerschwerda, wo man das Gras wachsen hört, ne? Das ist die Steppe. Sie kommt uns über den Hals, nicht nur in Heuerschwerda. Also habe ich mir gesagt, fährst du mal nach Berlin und machst dir 2 schöne Tage. Statt Bier und Bockwurst, Wein, Weib und Gesang. Das entsprechende Geld habe ich bei mir. Ostgeld. Was sonst? Wäschgeld zahlen die uns nicht. Ostgeld nehme ich nicht. Da gehst du leer aus. Das werden wir sehen. Mit solchen wie dir wird man fertig im Sozialismus. Du bringst mich nach Bautzen, weh. Denn Nutte den Aktivisten. Ich bin Hostess. So heißen Nutten, die Westgeld nehmen. Ich bin keine Nutte. Was dann? Das sollten Sie wissen, wenn Sie Geschäftsführer sind. Ich bin dienstlich hier, im höheren Auftrag gewissermaßen. Es gibt nichts in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, das wir Ihnen nicht bieten können. Soll ich mich ausziehen, Herr? Shall I take off my clothes? Des habillés, Monsieur? Warum nicht? Ja, das hat der Dreckskerl auch gesagt. Zieh dich aus, ich will was sehen für mein Geld. Sagt, er kommt aus der Schweiz, tippt er auf Käsehändler. Dass er mir Käse andreht, habe ich nicht gedacht. Mein Geld ist kein Käse. Geld stinkt nicht, ich weiß. Mein Geld ist sauer verdient, ne? Man wird nicht Aktivist, indem man besonders langsam arbeitet. Ich arbeite auch. Ja, und auch nicht langsam. Das ist ein Nachteil in deinem Beruf. Leck mich am Arsch, Aktivist. Ich denke, du nimmst kein Ostgeld. Idiot. Ich hoffe, Sie sind sich einig geworden. Ja, ich hol die Polizei. Ich auch. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich auch nicht. Ich muss Sie dennoch bitten, die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Es würde ein schiefes Licht auf dieses Hotel werfen, dessen Gäste keine gewöhnlichen Gäste sind. Sie brauchen kein Referat zu halten. Wer sind denn Sie überhaupt? Ich vertrete den Herrn Geschäftsführer. Sobald er an seinen Pflichten nachlässt, muss ich mich opfern. Ich schlage vor, den kleinen Zwischenfall zu vergessen. Sie, ein aufrechter Mann, Bauarbeiter aus Heuerswerda, sollen den Glauben am Sozialismus nicht verlieren. Ihre Rechnung geht auf Kosten des Hauses. Jetzt soll ich mich freuen, was? Wie der Hund, der man den Knochen hinwirft. Ich bin kein Hund. Hier, nehmen Sie meinen Orden in Kommission. Was sagst du jetzt? Nichts. Die Dame kriegt 100 Mark. Von mir? Von wem sonst? Du bist Geschäftsführer hier. Das war ein Spiel. Spiel ist zu Ende. Oder willst du, dass diese Frau, eine ehemalige Verkäuferin für Obst und Gemüse, ihren Glauben am Sozialismus verliert? Hier, steck dir das in den Strumpf. Du willst wohl was sehen für dein Geld, hm? Der Vorhang geht hoch, aber es wird nicht gespielt. Es sei, sie legen noch etwas drauf. Ich habe zwei Kinder zu Hause. Sieh zu, dass sie nicht nach der Mutter kommen. Du kleiner Spießer. Und jetzt? Was jetzt? Wie ich dich kenne, geht die Warterei, dieses Rumsitzen und Wodka-Saufen wieder von vorn los. Wenn ich nur wüsste, worauf wir warten. Ich weiß es auch nicht. Wir könnten ebenso gut unsere Koffer nehmen und dieses Hotel verlassen. Aber wir tun es nicht. Nein. Potsdamer Platz, Nacht, die Mauer im hellen Licht, im Schatten der Mauer, Eddie und Charlie im Schnee begraben. Damit ich weiß, dass du noch lebst. Lebst du noch, Charlie? Ich höre dein Herz unterm Schnee. Ich wusste doch, du bist nicht klein zu kriegen, verdammte Scheiße. Weißt du schon, was passiert ist? Trude ist schwanger von mir. Ich hab's ihr besorgt. Zweimal von vorne, einmal von hinten. Beim vierten Mal ist ihr die Luft ausgegangen. Das Kind soll Marlene heißen. Wo bin ich? Im Himmel. Ich bin der Weihnachtsengel Marilyn. Wer bist du wirklich? Jesus. Ich mache aus Wasser Wein. Lass deine Witze. Mir ist die Hand erfroren. Da, sie wird schwarz. Ich habe im Schnee gegraben. Ich dachte, es geht dir dreckig. Schnee. Weißt du, wo wir beide waren? Am Checkpoint Charlie. Wo? Checkpoint Charlie. You are leaving the American sector. Und vorher? Wo waren wir vorher, Eddie? Wir haben einen Ausflug gemacht. Wir waren in der Schorfheide, wo der Genosse Kosanke auf Hasen schoss. Vorher waren wir bei Brack eingestiegen. Erinnerst du dich? Die Villa im Grunewald. Eddie, du hast der Frau des Ministers zwischen die Schenkel gefasst. Der Frau des Ministers? Ja. Im Grunewald? Ja. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe der Frau des Ministers im Grunewald zwischen die Schenkel gefasst. Na also, wo sind die Koffer? Ich habe dich was gefragt. Wo die Koffer sind, will ich wissen. Hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Zum letzten Mal, wo sind sie? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Ich antworte keinem Geisteskranken. Ich war weder im Grunewald noch war ich in Ost-Berlin. Du hast geträumt, Charlie. Ich träume nie. Du warst stinkbesoffen. Ich weiß, ich habe der Frau des Ministers zwischen die Schenkel gefasst. Dann sind wir nach Ost-Berlin gefahren. Im weißen Mercedes, Eddie. War er nicht grün? Er war weiß. Wir fuhren in die Schorfheide, wo der Genosse Krosank auf Hasen schoss. Ich sagte zu ihm, ich bleibe im Osten. Ich will auch raus aus dem Dreck. Und? Dann ließ ich nicht darauf ein. Das Geschäft war ihm wichtiger als der Mensch. Ah, du hast also Glück gehabt. Eddie, made in West Germany. Ein Produkt, das uns keiner nachmacht. Sieh dich doch an. Sieht so ein Mensch aus? Lumpen, ein Haufen Dreck. Das wäre jenseits der Mauer undenkbar. Außerdem war das Ganze möglicherweise ein Traum. Wir sollten nicht mehr drüber reden. Komisch. Ich habe noch nie von zwei Menschen gehört, die in einer Nacht einen und denselben Traum hatten. Wie meinst du das? Mir fiel soeben 21.16 Uhr Kosankes Leibwächter ein. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Er hält Rotkäppchen das Volk vom Leib. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Es ist ja peinlich. Darum lasse ich auch die Nutte unerwähnt, die ihren Arsch nur für Westgeld hob. Für Ostgeld läuft nichts, nicht mal die Klospülung, Aktivist. Mich wundert, dass er nicht zum Messer gegriffen hat. Ich würde zum Strick greifen, wenn ich dergleichen Träume hätte. Man fragt sich wirklich, wie es in einem Kopf aussehen muss, der so etwas produziert. Du Großmaul. Ratte. Scheißhaufen. Faschist. Staatsschauspieler. Wir sollten uns nicht streiten, Eddie. Du streitest aber. Du hast mir den Mantel zerrissen. Wo? Am Ärmel. Das fällt nicht auf. Außerdem brauchst du keinen mehr. Das ist unsere letzte Nacht. Das hast du schon mal versprochen. Berlin, Babylon. Die untergehende Stadt, in der Sünde um Sünde geschieht. Weißt du schon, was passiert ist? Trude ist schwanger von mir. Ich hab's ihr besorgt. Zweimal von vorn, einmal von hinten. Beim vierten Mal ist ihr die Luft ausgegangen. Wo ist sie? Weg. Was heißt weg? Tot. Erde zu Erde, Staub zu Staub. Ich habe sie unter dem Schnee begraben. Dann gräbst du sie wieder aus. Ich weiß doch nicht mehr, wo es war. Suche, so werdet ihr finden. Sau. Ich und du, blinde Kuh. Du bringst mich um. Sind die Augen, geh zu Wunke. Ich sehe was, was du nicht siehst. Es hat 5 Finger und ragt aus dem Schnee. Hm. Tot. Wie ich gesagt habe. Wo ist die Luftpumpe? Weiß ich nicht. Muss ich verbummelt haben. Land zwischen Cremetorte und Krematorium. Eines Tages, wenn sie den deutschen Stall ausmisten, geht es dir und mir an den Kragen. Oder die Russen kommen. Hände vorzeigen, keine Schwielen, piff, paff. Einen Rest Bolschewismus hat jeder in sich, der aus dem Osten herüberkommt. Das siehst du an mir. Mir tut nur Trude leid. Die kriegen sie nicht. Was hast du vor? Ich werfe sie über die Mauer. Nicht, du spinnst! Dazu brauchen wir keine Russen. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sie hat 189 Mark gekostet. Ich sitze Nacht für Nacht an der Mauer. Und träume mich auf die andere Seite. Sie ist die Frau meines Lebens. Weißt du, worauf wir warten? Ja, wir warten auf Godot. Das ist ein Theaterstück. Es handelt von zwei Idioten, die an der Mauer sitzen und sich ihre Träume erzählen. Willst du wissen, wie die Geschichte ausgeht? Godot kommt. Godot ist der Tod. Checkpoint Charlie von Kurt Bartsch. Musik Karl Winter. Eddie Otto Sander. Charlie Hilmar Tate. Brack Baulöwe Günther Ungeheuer. Kosanke, ein führender Kopf der DDR, Jürgen Holz. Arbeiter Jürgen Heinrich. Nutte Angelika Domröse. Frau Liane Rudolph. Sprecher Kurt Bartsch und Trude. Regieassistenz Vera Hinz. Schnitt Ingeborg Görgner und Jörg Kunig. Ton Hans Martin. Regie Robert Mateka. Eine Produktion des RIAS Berlin.